In Wirtschaft und Gesellschaft unterscheidet Max Weber zwischen der ständischen Lage und der Klassenlage eines Menschen. Die Klassenlage wird dadurch bestimmt, wie viel jemand besitzt, welche Dinge er kaufen kann, welche Ausbildung er hat und welche Möglichkeiten daraus im Kapitalismus entstehen. Die ständische Lage hingegen ergibt sich aus der Erziehung, aus der Lebensführung, heute würde man sagen, aus sozialen Codes, die man von seinem Umfeld vermittelt bekommt. Weber erwähnt in diesem Zusammenhang auch, dass Vermögenslosigkeit nicht schon allein ständische Disqualifikation ist, dass es also möglich ist, mittellos zu sein und trotzdem eine Lebensführung und eine Erziehung zu kennen, die einen nach oben bringt. Der Soziologe Pierre Bourdieu hat das später als kulturelles Kapital bezeichnet. Kapital, weil sich manches Wissen als Investition betrachten lässt. Es erleichtert den Zugang zu ökonomischem Kapital, wenn man zum Beispiel weiß, wie und worüber man in einem Bewerbungsgespräch reden sollte. Gleichzeitig hilft es dabei, soziales Kapital aufzubauen, das heißt, Beziehungen zu Menschen zu schließen, die wichtig sein könnten, indem man mit diesen Menschen über Themen reden kann, die sie interessieren, indem man ihr Vertrauen gewinnt, weil man weiß, welche Verhaltensweisen sie angenehm finden.